Teil 3 von Die Burg von Otranto von Horace Walpole. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 2, Abschnitt 1. Mathilde hatte sich auf Hippolytens Befehl in ihr Gemach verfügt, aber zur Ruhe war sie wenig aufgelegt. Ihres Bruders schreckliches Schicksal rührte sie tief. Sie war verwundert, Isabellen nicht zu sehen. Die seltsamen Reden ihres Vaters, dessen unverständliche Drohungen gegen seine fürstliche Gemahlin und wütendes Betragen erfüllten ihre Seele mit Schrecken und Besorgnis. Ängstlich wartete sie, dass Bianca zurückkommen mögte, ein junges Mädchen in ihren Diensten, das sie abgeschickt hatte, zu erfahren, wo Isabelle hingekommen sei. Bianca erschien bald und berichtete ihrer Gebieterin, sie habe von den Bedienten vernommen, Isabelle sei nirgends zu finden. Sie erzählte das Abenteuer des jungen Bauern, den man im Kreuzgang entdeckt hatte, obgleich mit manchem einfältigen Zusatz, aus den unzusammenhängenden Berichten der Hausleute, und vornehmlich hielt sie sich bei dem Riesenbein und Fuß auf, die man im Galeriezimmer gesehen hatte. Dieser Umstand hatte Bianca so erschreckt, dass sie froh war, als Mathilde ihr erklärte, sie wolle nicht schlafen gehen, sondern wachen, bis die Fürstin aufstände. Die junge Prinzessin quälte sich mit Vermutungen über Isabellens Flucht und Manfreds Drohungen gegen ihre Mutter. Was konnte er so notwendig mit dem Kaplan zu schaffen haben? Will er meines Bruders Leichnam in der Stille beisetzen lassen? »Oh, gnädiges Fräulein, ich errate es«, sagte Bianca. »Sie sind seine Erbin geworden. Jetzt kann er die Zeit nicht erwarten, sie verheiratet zu wissen. Ihn hat immer nach mehr Söhnen gelüstet. Jetzt gelüstet ihn nach Enkeln. So wahr ich lebe, gnädiges Fräulein, endlich sehe ich sie als Braut. Liebes, gnädiges Fräulein, Sie werden doch Ihre getreue Bianca nicht verstoßen. Sie werden Donna Rosaura nicht über mich setzen, wenn Sie eine große Fürstin sind.« »Arme Bianca«, sagte Mathilde, »wie fliegen deine Gedanken? Ich, eine große Fürstin? Hat Manfreds Betragen seit meines Bruders Tod dir bewiesen, dass seine Zärtlichkeit gegen mich vermehrt sei? Nein, Bianca, sein Herz war mir von jeher entfremdet. Aber er ist mein Vater, und ich darf nicht klagen. Wenn der Himmel meines Vaters Herz gegen mich verschließt, so bezahlt er mein kleines Verdienst tausendfach durch die Zärtlichkeit meiner Mutter. Meine teure Mutter, ihretwegen, Bianca, fühle ich Manfreds raue Gemütsart. Seine Strenge gegen mich kann ich geduldig ertragen, aber es verwundert meine Seele, wenn ich Zeuge bin, wie ohne Ursache hart er gegen sie ist.« »Oh, gnädiges Fräulein«, sagte Bianca, »alle Männer sind so gegen ihre Frauen, wenn sie ihrer satt sind.« »Und doch wünschst du mir Glück«, erwiderte Mathilda, »weil du dir einbildest, mein Vater werde mich vermählen?« »Sie müssen eine große Frau werden«, versetzte Bianca, »es mag kommen, wie es will. Ich wünsche nicht, dass sie in einem Kloster versauern, wie sie werden, wenn man ihnen ihren Willen lässt und ihre gnädige Frau Mutter nicht dazu tut, die wohl weiß, dass ein schlechter Mann besser ist als kein Mann. Gott sei bei uns, was rührt sich da? Heiliger Niklas, vergib mir, ich scherze nur.« »Es ist der Wind«, sprach Mathilde, »der durch das Zimmer des Turmes seufzt. Du hast das tausendmal gehört.« »Ich habe ja auch nichts Böses gesagt«, erwiderte Bianca. »Es ist keine Sünde, von Heiraten zu sprechen. Also, gnädiges Fräulein, wie ich sagte, wenn Ihr fürstlicher Vater Ihnen einen hübschen jungen Prinzen als Bräutigam vorstellt, werden Sie sich höflich verneigen und sprechen, ich bitte lieber um den Schleier?« »Dem Himmel sei Dank, in der Gefahr bin ich nicht«, antwortete Mathilde. »Du weißt, wie viele Bewerbungen um mich er ausgeschlagen hat, und dafür danken Sie ihm als eine gehorsame Tochter?« »Danken Sie ihm, gnädiges Fräulein? Nehmen Sie nur einmal an, er schickt morgen nach Ihnen im großen Audienzzimmer, und ihm zur Seite stände ein liebenswürdiger junger Prinz mit großen schwarzen Augen, einer glatten weißen Stirn und grausen männlichen Locken, wie Wasserstrahlen. Kurz, gnädiges Fräulein, ein junger Held, der so aussehe wie das Bild Alfonso des Guten in der Galerie, vor dem Sie stundenlang sitzen und es bestaunen.« »Sprich nicht leichtsinnig von dem Bilde«, unterbrach sie seufzend Mathilde. Ich weiß, die Anbetung, mit der ich dies Gemälde betrachte, ist ungewöhnlich, aber in die bemalte Leinwand bin ich nicht verliebt. Die Tugenden dieses erhabenen Fürsten, die Ehrfurcht, welche meine Mutter mir für sein Gedächtnis eingeflößt hat, dies Gebet, das sie mir, ich weiß nicht warum, befahl, an seinem Grabe abzulegen, alles trifft zusammen, mich zu bereden, dass mein Schicksal auf irgendeine Weise mit etwas, das ihm gehört, verbunden sei. »Herr Gott, gnädiges Fräulein, wie könnte das zugehen?« fragte Bianca. »Ich habe immer gehört, ihr Geschlecht sei dem seinigen nicht verwandt, und wahrhaftig, ich kann nicht begreifen, warum ihre Hoheit, die Fürstin, ihre Gnaden an kalten Morgen und feuchten Abenden an seinem Grab beten lässt. Er ist doch kein Kalenderheiliger. Wenn sie beten sollen, warum wenden sie sich nicht lieber an unseren heiligen St. Niklas? Ich weiß wohl, das ist der Heilige, den ich um einen Mann anrufe. Vielleicht wäre mein Gemüt wieder beruhigt«, sagte Mathilde, »wenn meine Mutter mir ihre Ursache erklären wollte. Aber eben dies Geheimnisvolle ihrer Winke erweckt das Gefühl in mir, das ich nicht zu nennen weiß. Da sie niemals nach Launen handelt, so bin ich gewiss, irgendein verborgener Zusammenhang liegt darunter versteckt. Ich bin davon überzeugt. In der heftigsten Qual ihres Schmerzes über den Tod meines Bruders ließ sie einige Worte fallen, die mich dessen versichern.« »Oh, liebes, gnädiges Fräulein«, rief Bianca, »was waren das für Worte?« »Nein«, sagte Mathilde, »einen Ausdruck der Mutter, den sie wieder zurückzunehmen wünschte, darf ihr Kind nicht wiederholen.« »Ei«, fragte Bianca, »tat es ihr leid, dass sie es sagte? Gnädiges Fräulein, mir können Sie trauen. Mit meinen eigenen kleinen Geheimnissen, wenn ich ihre habe, kann ich das wohl«, sprach Mathilde, »aber nie mit den Geheimnissen meiner Mutter. Eine Tochter muss weder Augen noch Ohren haben als nach dem Willen ihrer Mutter.« »Nun, gewiß, gnädiges Fräulein«, rief Bianca, »Sie sind zur Heiligen geboren, und seinem Beruf kann niemand widerstehen. Sie kommen doch noch am Ende ins Kloster. Fräulein Isabelle würde nicht so hinterm Berg gegen mich halten. Sie hört gerne, wenn ich ihr von den jungen Herren vorschwatze. Und so oft ein schmucker Ritter ins Schloss kam, gestand sie mir, wie sehr sie wünschte, Junker Corrado möge ihm ähnlich sehen.« »Bianca«, sagte die Prinzessin, »ich erlaube dir nicht, die Achtung gegen meine Freundin zu vergessen. Isabelle ist geneigt zum Scherzen, aber ihre Seele ist so rein als die Tugend selbst. Sie weiß, welch ein Plappermaul du bist und hat dich vielleicht zuweilen zum Schwatzen aufgemuntert, um sich der Schwermut zu entreißen und die Einsamkeit zu beleben, worin uns mein Vater hält.« »Heilige Mutter«, rief Bianca und fuhr zusammen, »da ist es wieder. Hören Sie nichts, gnädiges Fräulein. Es spukt sicherlich in dieser Burg.« »Still«, sprach Mathilde, »und horch auf. Ich glaube, eine Stimme zu vernehmen. Aber das muss Einbildung sein. Deine Schreckhaftigkeit muss mich angesteckt haben.« »Wahrlich, wahrlich, gnädiges Fräulein«, sagte Bianca, halb weinend vor Angst, »ich habe gewiss eine Stimme gehört.« »Liegt jemand in der unteren Kammer?«, fragte die Prinzessin. »Das hat sich niemand unterstanden«, antwortete Bianca, »seit der große Sterndeuter ihres Bruders Hofmeister sich ersäufte. Sicherlich, gnädiges Fräulein, besucht unseres jungen Prinzen Geist den seinigen in der Kammer unter uns. Ums Himmels Willen lassen Sie uns in das Gemach Ihrer gnädigen Mutter flüchten.« »Ich befehle dir, bleib«, sprach Mathilde. »Sind dies leidende Geister, so müssen wir sie befragen, ob ihre Qualen zu lindern sind. Sie können uns nicht schaden wollen, denn wir haben sie nicht beleidigt. Und wollen sie schaden, so sind wir nicht mehr sicher in einem Zimmer als in dem anderen. Gib mir deinen Rosenkranz. Erst will ich beten und dann zu ihnen reden.« »Oh, gnädiges Fräulein«, rief Bianca, »ich spreche nicht zu einem Geist, und wenn ich die ganze Welt dadurch gewönne.« Als sie dies sagte, hörten sie die Fensterrahmen der kleinen Kammer unter Mathilden öffnen. Sie horchten wohl zu, und bald deuchte es ihnen, als vernähmen sie jemand singen, aber die Worte konnten sie nicht verstehen. »Dies kann kein böser Geist sein«, sagte die Prinzessin leise, »es ist ohne Zweifel jemand von unseren Leuten. Mach das Fenster auf, wir werden die Stimme kennen.« »Ich unterstehe mich nicht, gnädiges Fräulein«, sagte Bianca. »Du bist eine rechte Närrin«, versetzte Mathilde und öffnete sanft das Fenster. Doch bemerkte die Person, die unten war, das Geräusch, welches die Prinzessin machte, und hielt ein. Sie schlossen daraus, dass man die Eröffnung des Geschosses bemerkt. »Ist jemand unten?« fragte die Prinzessin. »Wer ist da? Antworte!« »Ja«, sagte eine unbekannte Stimme. »Wer ist es?« fragte Mathilde. »Ein Fremder«, antwortete die Stimme. »Welcher Fremde?« fragte sie. »Und wer kann zu dieser ungewöhnlichen Stunde hierher kommen, wo alle Tore der Burg geschlossen sind?« »Ich bin nicht mit meinem eigenen Willen hierher gekommen«, erwiderte die Stimme. »Verzeihen Sie mir, Signora, wenn ich Ihre Ruhe gestört habe. Ich wusste nicht, dass man mich vernehmen könnte. Mich flieht der Schlaf, und ich verließ mein rastloses Lager, ungeduldig aus dieser Burg entlassen zu werden, um die peinliche Zeit damit zu verbringen, dass ich dem schönen Morgen entgegensehe.« »Ihre Sprache und Ihre Stimme«, versetzte Mathilde, »haben einen Anstrich von Schwermut. Sind Sie unglücklich, so bedauere ich Sie. Leiden Sie aus Armut, so lassen Sie es mich wissen. Ich will der Fürstin davon sagen, deren wohltätige Seele gegen jede Not empfindlich ist. Sie wird Ihnen helfen.« »Ich bin in der Tat unglücklich«, sagte der Fremde, »und kenne den Wohlstand nicht, aber ich klage das Los nicht an, das der Himmel mir zuteilte. Ich bin jung und stark und schäme mich nicht, für meinen Unterhalt zu arbeiten. Halten Sie mich nicht für so übermütig, dass ich Ihr großmütiges Anbieten verachten könnte. Ich will Ihrer in meinen Gebeten gedenken und den Segen des Himmels für Sie, die Sie so gnädig sind, und für Ihre edle Gebieterin erflehen. Ich seufze, Signora, aber um andere, nicht um mich.« »Nun hab ich's, gnädiges Fräulein«, zischelte Bianca der Prinzessin zu. »Dies ist sicher der Bauernjunge, und auf mein Gewissen, er ist verliebt. Es ist ein himmlisches Abenteuer. Liebes, gnädiges Fräulein, lassen Sie uns ihn ausholen. Er kennt Ihre Gnaden nicht, er hält Sie für ein Kammerfräulein der Fürstin Hippolyte.« »Schämst du dich nicht, Bianca«, sagte die Prinzessin. »Wer gibt dir das Recht, den Herzensgeheimnissen eines jungen Mannes nachzuforschen? Er scheint rechtschaffen und aufrichtig und sagt uns, er sei unglücklich. Sollen diese Eigenschaften ihn uns preisgeben? Welchen Anspruch haben wir auf sein Vertrauen?« »Herrgott«, rief Bianca, »wie wenig verstehen sich Ihre Gnade auf Liebe! Ein Liebhaber hat ja keine größere Freude, als wenn er von seines Herzens Schatz reden kann.« »Und mich willst du zur Vertrauten eines Bauern machen?« fragte die Prinzessin. »Wohl, so lassen Sie mich mit ihm reden«, sagte Bianca. »Obschon ich jetzt die Ehre habe, Ihrer Gnaden Ehrenfräulein zu sein, so war ich nicht immer so vornehm. Zudem, wenn Liebe alle Stände gleich macht, so erhebt sie ja auch alle Stände. Ich habe Achtung für jeden jungen Mann, der verliebt ist.« »Schweig, Gimpel«, unterbrach die Prinzessin. »Er nannte sich unglücklich. Folgt daraus, dass er verliebt sei? Bedenk, was alles heute vorgefallen ist, und dann sprich, ob es kein ander Unglück gibt, als das von Liebe kommt.« »Fremdling«, begann die Prinzessin von Neuem, »wenn Sie nicht unglücklich sind durch eigene Schuld und die Fürstin Hippolyte Ihnen helfen kann, so nehme ich es auf, mich dafür zu haften, dass Ihr Schutz Ihnen nicht entstehen soll. Entlässt man Sie aus dieser Burg, so wenden Sie sich an den ehrwürdigen Vater Geronimo in dem Kloster Hart an der Kirche St. Nikola und entdecken Sie sich ihm, soweit Sie gut finden. Er wird die Fürstin sicherlich davon unterrichten, die aller hilflosen Mutter ist. Leben Sie wohl! Es ist nicht ziemlich, dass ich zu dieser ungewöhnlichen Stunde mich mit einem Mann länger unterhalte. Die Heiligen schützen Sie für diese Gnade, Signora«, sagte der Bauer. »Aber oh, wenn ein armer, verdienstloser Fremdling um einen Augenblick länger Gehör bitten dürfte, darf er es wagen? Sie schließen das Fenster nicht? Bin ich so glücklich, dass Sie es mir gestatten?« »Sprechen Sie kurz«, versetzte Mathilde, »der Morgen dämmert schon, die Arbeiter dürfen nicht ihr Feld zu bestellen kommen und uns gewahr werden. Was begehren Sie?« »Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht, ob ich darf«, sagte der junge Fremde stammelnd, »aber das Erbarmen Ihrer Worte gibt mir Herz. Darf ich Ihnen trauen, Signora?« »Himmel«, sprach Mathilde, »was meinen Sie? Was wollen Sie mir vertrauen? Was die Unschuld hören kann, dürfen Sie mir nicht verhehlen. »Ich wollte fragen«, sagte der Bauer, der sich gefasst hatte, »ob es wahr ist, was ich von den Bediensteten gehört habe, dass die Prinzessin in der Burg nicht zu finden sei.« »Was geht Sie das an?« erwiderte Mathilde. »Ihre ersten Reden waren weiser und schicklicher. Sind Sie hergekommen, Fürstenangelegenheiten auszuspähen? Ich habe mich in Ihnen geirrt. Leben Sie wohl.« Mit diesen Worten schlug sie eilig das Fenster zu, ohne dem jungen Mann Zeit zur Antwort zu lassen. »Ich hätte weislicher getan«, sagte die Prinzessin etwas bitter gegen Bianca, »dich mit dem Bauern reden zu lassen. Seine Fragsucht ist, wie es scheint, mit der deinigen aus einem Stück.« »Ich darf mit ihren Gnaden nicht rechten«, erwiderte Bianca, »aber die Fragen, die ich ihm vorgelegt haben würde, mögten leicht mehr zum Zweck geführt haben, als die, welche Sie zu tun geruhten.« »Oh, Sonderzweifel«, sprach Mathilde, »du bist ein schlauer Diebesfänger. Darf ich wissen, was du ihn gefragt haben würdest? Wer in die Karten sieht«, antwortete Bianca, »begreift oft mehr vom Spiel, als wer sie hält. Glauben denn Ihre Gnaden etwa, er habe aus bloßer Neugier Fräulein Isabelle nachgefragt?« »Nein, nein, gnädiges Fräulein, da steckt mehr dahinter, als Sie vornehmen Leute sich einbilden. Lopez erzählt mir, alle Bedienten glauben, der junge Bursche habe Fräulein Isabellen fortgeholfen. Nun bitte ich Sie zu bemerken, gnädiges Fräulein, wir beide wissen ja wohl, dass Fräulein Isabelle niemals sonderlich Behagen an ihrem hochseligen Herrn Bruder fand. Gut, er ist gerade zur rechten Zeit aus der Welt gegangen. Ich klage niemandem nach. Ein Helm fällt aus der Luft, so sagen seine Hoheit ihr Herr Vater, und Lopez und alle Bediensteten sagen, dieser junge Spring ins Feld sei ein Hexenmeister und habe ihn dem steinernen Alfonso weggemaust.« »Wirst du aufhören, ungereimtes Zeug zu reden?« fragte Mathilde. »Sobald Ihre Gnaden befehlen«, erwiderte Bianca. »Sonderbar aber bleibt es immer, dass Fräulein Isabelle noch an dem nämlichen Tag davonläuft, wo dieser junge Zauberer gerade am Eingang der Falltür gefunden wird. Ich klage niemanden an. Wenn unser gnädiger Junker aber mit rechten Dingen zu Tode gekommen ist, ich befehle dir«, sagte Mathilde, »keinen Argwohn gegen den unbefleckten Ruf meiner Isabelle zu wagen.« »Unbefleckt oder nicht unbefleckt«, antwortete Bianca, »fort ist sie, ein Fremder findet sich, den niemand kennt. Sie selbst befragen ihn. Er sagt, er sei verliebt oder unglücklich. Das ist einerlei. Richtig, er sagt, er sei unglücklich um andere. Nun frag ich, wer ist unglücklich um andere? Antwort, der in andere verliebt ist. Und gleich darauf meinte die unschuldige Seele, ob Fräulein Isabelle nicht zu finden sei.« »Deine Bemerkungen«, sprach Mathilde, »sind freilich nicht ganz ohne Grund. Isabellens Flucht setzt mich in Erstaunen. Dieses fremden Neugier ist auffallend, doch hat Isabelle nie einen ihrer Gedanken mir verborgen.« »Das gab sie vor«, sagte Bianca, »um ihrer Gnaden Geheimnisse herauszulocken. Wer weiß, gnädiges Fräulein, ob dieser Fremde nicht irgendein verkleideter Prinz ist? Lassen Sie mich das Fenster wieder öffnen, gnädiges Fräulein. Ich will ihn noch ein wenig vernehmen.« »Nein«, erwiderte Mathilde, »ich frage mit einem Wort, ob er etwas von Isabellen weiß. Einer längeren Unterhaltung mit mir ist er nicht wert.« Schon wollte sie das Geschoss ihres Fensters öffnen, als sie an dem Pförtchen der Burg Schellen hörte, das dem Turm, wo Mathildens Zimmer war, zur Rechten lag. Dies hinderte die Prinzessin, den Fremden aufs Neue anzureden. Sie blieb eine Zeit lang schweigend und wandte sich dann gegen Bianca. »Ich bin überzeugt, Isabellens Flucht hat keine unwürdige Ursache. Nahm dieser Fremdling teil daran, so musste sie seiner Treue und Rechtschaffenheit gewiss sein. Bemerkst du nicht, Bianca, wie ich, dass seine Worte ein ungewöhnliches Gepräge von Frömmigkeit trugen? So spricht kein Missetäter. Seine Ausdrücke würden einem Manne von edler Geburt geziemen.« »Sagt ich's nicht, gnädiges Fräulein?« fragte Bianca. »Es sei sicherlich ein verkleideter Prinz. Wenn sie ihn aber zu ihrer Flucht gebrauchte«, sagte Mathilde, »wie willst du das erklären, dass er sie nicht dabei begleitete? Warum setzte er sich ohne Not und tollkühn der Rache meines Vaters aus?« »Oh, gnädiges Fräulein«, erwiderte Bianca, »ist er unter der Sturmhaube weggekommen, so wird er auch Wege finden, dem Zorn ihres Vaters zu entgehen. Wer weiß, wie viel Talismane er in der Tasche hat.« »Du hilfst dir aus aller Not mit Zaubermitteln«, sprach Mathilde. Wer sich aber mit höllischen Geistern abgibt, darf die gottgesegneten Namen nicht aussprechen, wie er tat. Hörtest du nicht, wie andächtig er gelobte, meiner im Gebet an die Heiligen des Himmels zu denken? Isabelle war unstreitig von seiner Gottesfurcht überzeugt. Verlassen Sie sich auf die Gottesfurcht eines jungen Burschen und eines Fräuleins, die miteinander entlaufen wollen, rief Bianca. Nein, nein, gnädiges Fräulein, Donna Isabella ist aus ganz anderem Ton geformt, als Sie sich einbilden. In ihrer Gesellschaft konnte sie freilich seufzen und die Augen verdrehen, weil sie weiß, Sie sind eine Heilige, aber sobald Sie den Rücken drehten... »Du tust ihr Unrecht«, sprach Mathilde, »Isabelle ist keine Heuchlerin. Es fehlt ihr nicht an Frömmigkeit, aber nie prahlte sie mit einem Beruf, den sie nicht empfand. Im Gegenteil bestritt sie immer meine Neigung für das Kloster, und obschon ich bekenne, dass mich das Geheimnis, das sie mir aus ihrer Flucht machte, in Verlegenheit setzt, obwohl es scheint, als bestehe das nicht mit unserer Freundschaft, so kann ich doch den uneinnützigen Eifer nicht vergessen, mit dem sie mich immer abhielt, den Schleier zu ergreifen. Sie wünschte mich verheiratet zu sehen, wenngleich mein Leibgedinge für ihre und meines Bruders Kinder ein Verlust gewesen wäre. Ihrentwegen will ich gut von diesem jungen Bauern denken. Ihre Gnaden glauben also, es könnte wohl einige Liebe unter ihnen stattfinden?« fragte Bianca. Indem trat ein Bedienter eilig in das Zimmer, der Prinzessin zu melden, dass Fräulein Isabelle gefunden sei. »Wo?« fragte Mathilde. »Sie hat sich in die Kirche St. Nikola geflüchtet«, antwortete der Bediente. »Vater Geronimo hat die Nachricht selbst überbracht. Er ist unten bei seiner Hoheit.« »Wo ist meine Mutter?« fragte Mathilde. »In ihrem Zimmer. Sie fragt nach ihren Gnaden.« Manfred war bei Tagesanbruch aufgestanden und in Hippolytes Gemach gegangen, um zu erforschen, ob sie etwas von Isabellen wisse. Während er sie ausfragte, benachrichtigte man ihn, dass Geronimo ihn zu sprechen verlange. Manfred ließ sich von der Ursache nichts träumen, die den Mönch herbrachte. Er wusste, dass ihn Hippolyte als ihren Almosier gebrauchte und befahl ihm hereinzukommen, weil er beide zusammenlassen wollte, um indessen seine Nachforschungen nach Isabellen fortzusetzen. »Gilt Ihr Besuch mir oder der Fürstin?« fragte Manfred. »Beiden«, antwortete der ehrwürdige Mann. »Fräulein Isabellen, was wissen Sie von ihr?« unterbrach ihn Manfred eifrig. »Sie steht am Altar St. Nikola«, erwiderte Geronimo. »Das geht meine Gemahlin nichts an«, sprach Manfred bestürzt. »Folgen Sie mir in mein Zimmer, Vater, und belehren Sie mich, wie sie dorthin gekommen ist.« »Nein, gnädiger Herr«, antwortete der gute Alte, mit einem Ausdruck von Festigkeit und Ansehen, das selbst dem entschlossenen Manfred Einhalt tat, der nicht umhin konnte, Geronimos Heiligen gleiche Tugend zu verehren. »Mein Auftrag geht Sie beide an, und Ihre Hoheit werden mir erlauben, ihn in Ihrer beider Gegenwart auszurichten. Erst aber, gnädiger Herr, muss ich die Fürstin fragen, ob ihr die Ursache von Fräulein Isabellens Entfernung aus der Burg bekannt ist.« »Nein, auf meine Seele«, sprach Hippolyte. »Beschuldigt mich Isabelle, dass ich darum gewusst habe?« »Vater«, unterbrach sie Manfred, »ich hege alle schuldige Ehrerbietung gegen ihren heiligen Stand, aber hier bin ich Herr und werde nie zugeben, dass sich ein pfäffischer Unterhändler in meine häuslichen Angelegenheiten mischt. Haben Sie etwas zu bestellen, so folgen Sie mir auf mein Zimmer. Ich bin nicht gewohnt, meine Gemahlin um geheime Staatsgeschäfte wissen zu lassen. Darum hat sich keine Frau zu bekümmern.« »Gütiger Herr«, antwortete der ehrwürdige Mann, »ich dränge mich nie zu Familiengeheimnissen. Mein Amt ist, Frieden zu verbreiten, Zwiespalt zu heilen, Buße zu predigen und den Menschen zu lehren, dass er seine ungezähmte Leidenschaft bändige. Ich verzeihe Ihrer Hoheit, dass Sie mich so unfreundlich angeredet haben. Ich weiß meine Schuldigkeit und bin der Diener eines mächtigeren Herrn als Manfred. Hören Sie, was der zu Ihnen spricht, durch meinen Mund.« Manfred bebte vor Wut und Scham. Auf Hippolytens Antlitz lag Erstaunen und Ungeduld zu erfahren, wo dies hinauslaufen würde, und ihr Stillschweigen bewies deutlich, wie gehorsam sie gegen Manfred sei. »Fräulein Isabelle«, hub Geronimo wieder an, »empfiehlt sich ihren Hoheiten beiderseits. Beiden dankt sie für die Liebe, die sie ihr in dieser Burg erwiesen haben. Sie beklagt den Verlust ihres Sohnes und ihr eigenes Unglück, dass sie nun nicht die Tochter so weiser und edler Fürsten wird, die sie immer als Eltern verehren will. Sie betet, dass ihre Eintracht und Glückseligkeit untereinander nie unterbrochen werde.« Manfred veränderte die Farbe. »Da es ihr nun aber nicht länger möglich ist, ihnen anzugehören, so ersucht sie um ihre Einwilligung, dass sie an einer heiligen Stätte bleiben möge, bis sie Nachricht von ihrem Vater bekommen kann oder durch die Gewissheit seines Todes die Freiheit erhält, mit Einwilligung ihrer Vormünder eine schickliche Heirat für sich zu treffen.« »Diese Einwilligung gebe ich niemals«, sagte der Fürst. »Ich bestehe darauf, dass sie ohne Verzug in die Burg zurückkehre. Ich muss ihren Vormündern für sie stehen und werde sie in niemandes Gewahr dulden als in der meinigen.« »Ihre Hoheit geruhen sich zu erinnern«, versetzte der Mönch, »ob das mit einigem Anstande Hinführe geschehen kann.« »Ich brauche keinen Hofmeister«, sagte Manfred errötend. »Isabelles Betragen gibt zu seltsamem Argwohn Anlass, und der junge Bube, wenigstens ein Mitschuldiger ihrer Flucht, wo nicht deren Ursache?« »Deren Ursache«, unterbrach ihn Geronimo, »war ein junger Mann deren Ursache.« »Ich ertrag's nicht länger«, rief Manfred. »Darf ein unverschämter Pfaffe mir in meinem eigenen Palast Trotz bieten? Ich wette, Sie sind der Vertraute Ihrer Liebeshändel.« »Wäre Ihre Hoheit nicht in Ihrem Gewissen überzeugt«, sprach Geronimo, »wie ungerecht Sie mich anklagen, so würde ich zum Himmel beten, dass er Ihren lieblosen Verdacht aufkläre. Jetzt bete ich zum Himmel, dass er diese Lieblosigkeit vergebe. Und Ihre Hoheit beschwöre ich, die Prinzessin friedlich an der heiligen Stätte zu lassen, wo sie der Störung nicht ausgesetzt ist, so eitles und weltliches Geschwätz anhören zu müssen, als die Liebeserklärungen eines Mannes es sind.« »Predige mir nicht«, sprach Manfred, »sondern geh und führe die Prinzessin zu ihrer Pflicht zurück.« »Es ist meine Pflicht«, antwortete Geronimo, »mich ihrer Rückkehr hierher zu widersetzen. Wo sie ist, sind Waisen und Jungfrauen am besten verwahrt, vor den Schlingen und Tücken dieser Welt, und keine Macht als die eines Vaters soll sie von dort wegnehmen.« »Ich bin ihr Vater«, schrie Manfred, »und fordere sie.« »Sie wünschte, ihre Hoheit zum Vater zu haben«, erwiderte der Mönch, »aber der Himmel hat dieses Band untersagt, hat jede Verbindung unter ihnen auf ewig zerrissen, und ich erkläre ihnen, gnädiger Herr.« »Halt ein, Verwegener«, unterbrach ihn Manfred, »und fürchte meinen Zorn.« »Ehrwürdiger Vater«, sprach Hippolyte, »es ist ihres Amtes niemandes zu schonen. Sie reden nach ihrer Pflicht. Meine Pflicht aber ist es, nichts zu hören, als was mein Gatte will, dass ich hören soll. Folgen Sie dem Fürsten auf sein Zimmer. Ich will mich im Gebet niederwerfen und die hochgebenedeite Jungfrau anrufen, sie mit ihrem heiligen Rat zu erfüllen und dem Herzen meines gütigen Gebieters seinen gewohnten Frieden und Sanftmut wiederzugeben.« »Gott segne Ihre Hoheit«, antwortete der Mönch. »Gnädiger Herr, ich folge Ihnen, wohin Sie befehlen.« Ende von Teil 3, gelesen von Hokuspokus.